unseren Hirten. Wir, die wir sonst in Todestälern irrten, empfinden reichlich nun, wie Gott zu uns den längst erwünschten Hirten sendet, der unsere Seele speist und unseren Gang durch Wort und Geist zum rechten Wege wendet. Wir, sein erwähltes Volk, empfinden seine Kraft in seiner Hand allein. Ist, was uns Labsal schafft, was unser Herze kräftig stärket. Er liebt uns seine Hirte, die seinen Trost und Beistand merket. Er zieht sie vom Eitlen, von der Erde, auf ihn zu schauen und jederzeit auf seine Huld zu trauen. O Hirte, so sich vor die Hirte gibt, der bis ins Grab und bis in Tod sie liebt, sein Arm kann denen Feinden wehren, seine Sorge uns Schafe geistlich nähren. Ja, kömmt die Zeit, durchs finstre Tal zu gehen, so hilft und tröstet uns sein sanfter Stab. Drum folgen wir mit Freuden bis ins Grab, mit Freuden bis ins Grab.